ja, die gute alte Sparschweinkuh. Es ist nun schon die zweite oder dritte. Auf sie läuft Kakerlake Didi zu, heimlich und leis mit kleinem Trippelschritte. In ihrem Innern findet er, was er sogleich beschwingt, zu Max der Ratte, dem Lotterieeinnehmer, bringt. Ohne viel Worte läuft dann hier die Transaktion. Nur Max, in seiner Stimme leichten Hohn, sagt zu Didi, dann guck mal hin. Da hinten steht dein Hauptgewinn. Vom Lesen kriegt der Oggi immer Durst, so wie von Hering oder scharf gewürzter Wurst. Er hat die Kuh gar nicht bemerkt, die seine Usambara-Pfeilchen fraß am Fenster. Als er sie vor ihm stehend nicht mehr übersehen kann, glaubt er, er sieht Gespenster. Die Tür geöffnet nun zum Gang, empfängt ihn ein bestialischer Gestank und das Geräusch von vielen, vielen Fliegen, die auf den Fladen sitzen, die überall hier liegen. Der Kater fragt sich, wie kommt diese Kuh ins Haus? Im Grunde ist das völlig wurscht. Jetzt muss sie wieder raus. Die Kuh von Oggi einmal rausgeschmissen, will von dem Haus als Domizil nichts wissen. Doch Didi gibt die Schlacht noch nicht verloren. Er hat es schließlich faustdick hintern Ohren. Durch dieses Rohr, glaubt er, kommt ungesehen er rein mit seiner Kuh. Ist diese Öffnung für sie nicht ein wenig klein? Die Kuh zur Ruhe stets ermahnt, scheint davon nicht entzückt. Und außerdem ist es nach fünf, die Milch im Euter drückt. Ob einer von den beiden sie wohl melken wird? Wenn Joey glaubt, die gibt jetzt Ruhe, hat er sich sehr geirrt. Didi sieht auch nicht aus, als wüsste er, was er als nächstes tut. Ja, ja, probier nur. Milch ist sehr gesund und meine ganz besonders gut. Eine Molkerei? Mit einer Kuh? Nee, nee, ich habe eine sehr viel bessere Idee. Wir nehmen unsere Kuh, dazu dann einen Stier. Im Handumdrehen haben wir dann vier, womöglich mehr noch. Und eine Sennerin kann melken. Und wir leben herrlich vom Gewinn. Wer einmal rosa Unterhosen hatte, sucht für das Farbige einen extra Waschgang aus. Oggi, der heute einen Kessel Buntes hatte, denkt, das Zeug häng ich zum Trocknen raus. Da erst entdeckt er Zuchtstier Timothy aus Dover, hält in der Hand den roten wollenen Pullover, der Timothy sofort zur Weißglut bringt, was sich hier anbahnt, schon verdächtig nach einem Stierkampf klingt. Er hatte mal vor Jahren ein Gastspiel in der Arena von Madrid. Danach hat er sich auf die Zucht verlegt. Da mischt er längst schon in der Oberliga mit. Trotzdem, das hier kann er nicht auf sich sitzen lassen. Er kann nur hoffen, dass die Ersatzhörner auch passen. Wenn die Not am größten, muss es auch manchmal ohne Gottes Hilfe gehen. Dann tut es auch ein Kakerlake, der eine Kuh durchs Rohr zieht, wie wir sehen. Und wenn die Kuh noch hübsch ist, wie die von unserem Didi, dreht jeder Stier durch und er will dann nur noch Di. Ein kleines Glöckchen, dargereicht von lieber Hand, ist für den Außenstehenden nur Bilgerkram und Tand und Langeweile provokant zur Schau gestellt, Verliebten auch bei Rindern auf den Wecker fällt. So hat der Timothy die Else einfach mitgenommen. Didi ist immer noch nicht drüber weggekommen. Er malt, das ist ja keine Frage von Verstand, nostalgisch dicke Euter an die Wand. Die Sparschweinkuh nicht immer Kummer lindert, doch bei Didi hat sie ihn stark vermindert. Im Abfalleimer wühlen. Oh, welch diebisches Vergnügen! Wer sagte, dass der Fischkopf frisch sei, würde lügen. Für Didi duftet er nach Veilchen und Narzissen. Die Fliege allerdings hat es sofort zerrissen. Bei dem Gestank nimmt man mit Gasmaske noch Schaden. Das geht so nicht. Didi muss in die Wanne und sich baden. Er findet, das wäre nun nicht nötig, weshalb er sich auch nicht beeilt. Was von dem Fischkopf ätzend er noch an sich hat, die Wanne in zwei Stücke teilt. Zum Brunnen Oggis schmuckes Häuschen. Der liegt auf seiner Luftmatratze, macht ein Päuschen, träumt, dass er Ferien macht auf Hiddensee. Na, das wird ein Erwachen sein. Oh weh! Da ist es schon, das eben angekündigte Erwachen. Jetzt wollen wir uns erstmal ein kleines Sandwich machen. Was ist denn das? Wieso stehe ich im Wasser? Nur schnell zurück auf die Matratze, es wird immer nasser. Er sieht die Dreie auf dem Dache lachen und im Nu weiß er, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das hätte er nie gedacht, dass ausgerechnet mal die Fichte, gepflanzt von Annegret, seiner von ihm nicht eben sehr geliebten Nichte, ihm in der Wasserwüste Obdach bieten würde. Die Nadeln wären allerdings für einen Daueraufenthalt drin eine Hürde. Das konnte er beim besten Willen nicht wissen. Das Deckelchen vom Abluftrohr hätte besser er nicht abgerissen. Als Haupentaucher will er sich nun an sein Haus ranschummeln. Da kommt die erste Taucherin und fängt gleich an zu fummeln. Der Alte ist zu manchem nicht mehr zu gebrauchen. Als Warnsignal vielleicht. Jetzt! Und alle tauchen. Das ist doch gut so, denn schon regnet's Schrot. Ein bisschen hat der Kater abgekriegt, am meisten allerdings das Boot. Thank you. seit Tagen schon nicht mehr rasiert. Der leere Magen rebelliert. Zu allem Übel muss er auch noch mit ansehen, wie die am Grill die Wurst umdrehen. Verwünschtes Fernglas. Aber, das kann nichts dafür. Wer hat denn da die Mülltonne geschickt? Ob ihm mit diesen Utensilien ein Überfall wohl glückt? Zoe, ganz hingerissen von dem Tanz, sieht bei der Senorita einen Katerschwanz. So werden Radio, Gitarre und Perücke entlarvt als Instrumente übler Heimtücke. Oggi hat an der Dachrinne sich festgebissen. Da er ja nichts zu essen hat, wird das Gebiss er nicht vermissen. Als er die kleine Badeente nimmt und küsst, an der der Stöpsel von der Badewanne hängt, nun ist es ja nicht so, dass Oggi das nicht wüsst. Er hat's auch nicht vergessen oder gar verdrängt. Na, jedenfalls, am Stöpsel wird gezogen, er flutscht raus, der Pegel rasend sinkt und sichtbar wird sein Haus. Ein Schiffsfriedhof ist aus der Stadtrandsiedelung geworden. Ein Walfisch ist gestrandet hinterm Haus der Van der Vorden. Und Oggi sitzt auf seiner Fichte. Nicht nah genug ans Haus gepflanzt hat sie die Nichte. Die Cartoon. Einmal in der Woche geht der Kater in den Superkauf und füllt mit allem, was der bietet, seinen Kühlschrank auf. Wenn er dann seinen Einkaufswagen durch die Regale schieben kann, knurrt regelmäßig ihm der Magen und wässert ihm der Zahn. Den Kakerlaken geht es, wie man sieht, nicht besser. Nur die sind eben eine Portion Kesser und stürzen sich mit Schaum vor Mund auf Huhn und Lamm und Rind, um festzustellen, dass sie leider in der Tiefkühlkostabteilung sind. Vor seiner Riesenwand mit vielen Monitoren steht der Herr Klein, Kennzeichen große Nase, kleine Ohren, und sieht voll Ingrimm und ihn packt die Wut, was sich da wieder bei den Lebensmitteln tut. Als er die Schweinerei sieht, kann er gar nicht lachen. Da muss die Putzkolonne wieder Überstunden machen. Aha! Ein Kaufhausdieb! Das Huhn hier wollten Sie doch stehlen, geben Sie es zu. Verneinend lächelt Oggi, tut ganz lieb. Doch er wird als verdächtig abgelichtet. Klein denkt, lasst nur, ich weiß schon, was ich tu. Dann schmeißt Oggi raus. Natürlich hat er Hausverbot. Die Kakerlaken lachen noch bei Ladenschluss im Abendrot. Thank you. Die Kakerlaken amüsieren sich wie noch nie. Herrn Klein weht plötzlich kühle Luft ums Knie. Vorsicht, will Oggi gerade noch sagen. Da sitzt der Dicke schon in seinem Wagen und rast mit Oggi auf die Rutschbahn zu. Besichtigt dann im Fluge sich sein Sortiment, das er aus dieser Perspektive so noch gar nicht kennt. Freischwebend ragt der Träger in den Raum, dass das hier gut gehen wird. Die beiden glauben's kaum. Als wäre es nicht genug, dass ihm der Angstschweiß liefe, schwebt nun sein Schnurrbart auch noch in die Tiefe. Herr Klein erkennt zugleich in ihm den miesen, erwischten Ladendieb, den er des Orts verwiesen. Lala, was kommt denn da, mag der Herr Klein sich fragen. Die blonde, hochtupierte Mieze scheint im Moment ihm nichts zu sagen. Doch ihn beruhigt schnell ein Blick auf die Erkennungsbilder. Dann ist der Klein gar nicht mehr ruhig, da er im Grunde ja ein Wilder. Auf seiner Flucht vor Klein hält inne, denkt, das kann nicht sein, dass ich da noch mal angefahren komme. Auch Klein ist irritiert. Ja, hab ich's jetzt denn an der Omme? Nein, nein, er ist's. Den schnapp ich mir. Und hier geht in die Luft Oggis Perücke. Er selber nicht. Dann landen Klein und er zu ihrem großen Glücke weich abgefedert in einem Haufen Teddybären. Na, wenn die jetzt aber nicht gewesen wären, dann guckt sich Klein Perücke und den Anzug an. Und dann? Dann tut er noch mal, was er nicht lassen kann. Klein, der wie stets die Eingangstür bewacht hat, übertrieben pflichteifrig nicht dran gedacht, dass es ja noch den Lieferanteneingang gibt. Bei Ladendieben und dergleichen Leuten sehr beliebt. Na, endlich Feierabend. Schon gehen alle Lichter aus. Dem Kater dämmert's, was das heißt. Wie kommt er jetzt noch raus? Tja, keine Ahnung. Erstmal kommt hier sowieso Herr Klein. Der meint, es könnte leicht dreimal derselbe Dieb gewesen sein. Und wie bestraft man solch einen Halunken? Richtig, wie? Das wird er sich noch überlegen. Er hat ja Zeit bis morgen früh.